Selbst dieser misslungene Staatsstreich des November 23, er wurde doch wieder zum Segen für die Bewegung. Die ersten Blutzeugen sind gefallen und vor allem aber zum ersten Mal bot sich nun die Möglichkeit, vor dem Forum des ganzen deutschen Volkes, ja vor der Welt, in einem öffentlichen Prozess die Prinzipien dieses Kampfes zu demonstrieren und sich zur Bewegung und zu ihren Zielen zu bekennen. Zu bekennen auch zur Handlung und zur Tat, zu dem Versuch, Deutschland mit Gewalt zu befreien von seinen Unterdrückern und von seinen inneren Peinigern.